Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad. Am 22. April 1892 wurde in Paris der Herausgeber der Wochenzeitschrift L'An dehors, Alphonse Galot de la Pérouse, genannt So Daxa, wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung verhaftet und im Gefängnis von Mazas in Untersuchungshaft genommen. Er weigerte sich in den Verhören, Fragen zu beantworten oder etwas zu unterschreiben, wurde in Isolationshaft gehalten, ohne dass seine Familie oder sein Anwalt ihn besuchen konnten und nach einem Monat vorläufig entlassen. Beim Verlassen des Gefängnisses bemerkte So Daxa ironisch: Unsere arme Freiheit immer noch vorläufig. Hören Sie heute die erste Fortsetzung seiner autobiografischen Erzählung »Leben ohne zu warten« von Mazas nach Jerusalem. Viel Vergnügen! »17 Grad« vorgelesen. Heute »Leben ohne zu warten« von Mazas nach Jerusalem, von So Daxa. Zweiter Teil. Die lärmenden Neuerungen Ravachols sprengten nicht nur ein Haus, sondern waren auch die Ursache für zahlreiche Brüche in den spärlich behaarten Schädeln unserer Herren. Die Letzten, das Wort kommt gelegen, diese Letzten vom Letzten, hatten willkürlich Festnahmen vorgenommen, sich aber dennoch in ihrer Aufregung nichts vorgemacht, weil sie sehr gut wussten, dass sie die Männer, gegen die sie, alles in allem, keine einzige Tatsache vorzubringen imstande waren, schließlich doch auf freien Fuß setzen mussten. Aber sie sagten sich Folgendes: Mazas wird sie beruhigen. Aber Mazas kann überhaupt nichts beruhigen. Um zu glauben, dass das Gefängnis ein entscheidendes Argument ist, muss man schon die Geisteshaltung eines ungeschickten Bestechers haben. Wenn eine tugendhafte Reue, diejenige sich erwischen lassen zu haben, sich bei denjenigen unserer Minister einstellt, die gezwungen sind, ihr in den Banken gestohlenes Scheckheft, dessen hohe Summen die Verwaltung nur allzu gern bis zu deren Entlassung freundschaftlich aufbewahrt, an der Registratur der Zentralgefängnisse abzugeben, was beweist das? Sicher nicht, dass ein aufrechter Kerl, der ohne Erklärungen und ohne Motive in die Zelle geworfen wurde, am Ende seiner Untersuchungshaft zufrieden ist und Mazas mit dem Ruf »Hoch leben die Richter« verlässt. Das genaue Gegenteil tritt ein. In ihrem Leben aufgewühlt, in ihren Angelegenheiten gestört und oft ihres Broterwerbs beraubt, kommen die Opfer der Provokationsrazzien revoltierter aus den Gefängnissen, als sie hineingegangen sind. Wir haben nicht übertrieben, als wir die Zuhälter der Macht als geborene Feinde bezeichneten. Zu Hause haben die Kleinen Hunger, der Bäcker verweigert Kredit, der Hausbesitzer spricht von Verkauf und der Chef hat deinen Posten neu besetzt. Wut kommt auf. Sie schäumt über. Es gibt vielleicht sogar manchen, der sich in einer großen Tat umbringt. Und, das ist sicher, selbst die Zögerndsten machen einen Schritt nach vorn. Die Schüchternen werden mutig. In der grüblerischen Einsamkeit der Zellen stößt das logische Denken auf die Ursachen, schließt auf die Verantwortlichkeiten, die Gedanken werden präziser. Der aufgrund des platonischen Deliktes sozialer, subversiver Liebe eingesperrte Mensch lernt zu hassen. In seiner Umgebung verstehen die Freunde, die Nachbarn, die Arbeitskollegen als Zeugen der ungerechtfertigten Misshandlungen deren Sinn, entwickeln sich und vergrößern die Zahl der Unzufriedenen, die morgen unversöhnlich sein werden. Und das ist das tatsächliche Resultat, die Gärung des Geistes, die Agitation. Das ist gute Reflexpropaganda. Die Haft ist niemals umsonst. Selbst dann nicht, wenn es sich nicht um Arbeiter handelt, die man entschädigungslos aus ihren Werkstätten verjagt, sondern diejenigen davon betroffen sind, für die die Feder ein Werkzeug und eine Waffe ist. Das ist genauso klar. Die Repression ist ein Stimulator. Sie fegt die letzte Zurückhaltung fort, sie dient dazu, die Brücken hinter sich abzubrechen. Sie lässt den Wunsch nach Revanche aufkommen. Sie ist die Herausforderung, die man annimmt. Ich fand meine Zeitschrift lebendig und lebensfähig vor. Die gegen mich gerichteten Ermittlungen, der Versuch, en dehors zu erwürgen, boten charakterfesten Persönlichkeiten die Gelegenheit, sich an eben der Stelle unerschrocken zu äußern, an der ich zuvor jede Woche gekämpft hatte. Die dumme Verhaftung hatte mir also neue Mitarbeiter eingebracht und ich empfing die ermutigenden Bezeugungen einer für die zukünftigen Kämpfe vielversprechenden Solidarität. Ich konnte mich letztlich zu meinem Aufenthalt in Mazas nur beglückwünschen. Denn das Werk, auf das ich stolz bin, ist ein doppeltes. Es sind nicht nur diese sozialen Polemiken, in denen ich kaum erst debütiere und die es auch morgen noch geben wird, sondern ich wollte auch einen widerstandsfähigen Bund von jungen Leuten schaffen, die sich in der nächsten Kampagne abzählen werden. Ich wollte den zeitgenössischen Schriftstellern, die wie ich nach klarer Sprache dürsteten, ein freies Blatt zur Verfügung stellen, eine Tribüne, auf der man bis an die Grenzen seines Denkens gehen konnte. Ich wollte die erste Verwirklichung dieses idealen Zusammenschlusses ohne Hierarchie, ohne Statisten, in der das Individuum, in der der Künstler seine ganze Persönlichkeit entfalten kann und darauf bedacht ist, nicht mehr etikettiert zu werden. Das war en dehors. Mit Wind in den Segeln, die Felsenklippen verachtend, machte unser Feuerschiff Fahrt. Muss ich die Namen der Mannschaft erwähnen? Das käme dem fast kompletten Aufzählen der jungen Generation der denkenden Schriftsteller, der Kühnen, gleich. Zweifellos wird man all diese leidenschaftlichen Talente, diese aufrechten Menschen vereint wiederfinden. Und was für Siegeselemente würden sie erst in einer Tageszeitung sein? Geld? Wir werden es vielleicht haben. Da ich es nicht bedauerte, Mazas kennengelernt zu haben, so war ich dem Trio, das mich dort einsperren ließ, einen besonderen Dank schuldig. Loubet, dem lästigen Minister, der von Quesnay de Beaurepaire inspiriert wurde, dem die Ehre zukommt, mit Enquety als Komparsen die kriminelle Vereinigung erfunden zu haben. Mein erster Artikel, ein Bubendrilling, war also diesen Herren zugedacht. Selbstverständlich beinhaltete der Artikel bestimmte Betrachtungen, die nachwiesen, dass das Gefängnisregime mein Gesamtbild nicht sonderlich verändert hatte. Die Staatsanwaltschaft war so neugierig, wissen zu wollen, bis wohin meine Hartnäckigkeit geht. Das neu vorgebrachte Argument war eine Ladung vor das Schwurgericht unter dem Vorwand der Anstiftung zum Mord. Zu wessen Ermordung? Der drei Buben. So hieß es, und als Gipfel ihrer Verbohrtheit hier der Satz oder eher das zu leicht gesagte Wort, das mir 18 Monate Gefängnis einbrachte. Diese Leute gehören derselben Familie an. Sie dürften auch vom gleichen Ast sein, von demselben Ast, an dem die Stricke mit der Schlinge hängen. Ich zitiere zu dokumentarischen Zwecken, wie es überdies die Zeitungen dieses Zeitraums auch getan haben, und füge zur weiteren Vorsicht hinzu, dass ich die Bevölkerung beschwöre, ihrem verrückten Wunsch zu widerstehen, wenn sie plötzlich in der Folge dieser Lektüre darauf verfiele, sich in Massen auf der Straße, auf dem Boulevard du Palais zu versammeln, um die genannten Personen an einer Platane aufzuhängen. 18 Monate Gefängnis. Und darüber hinaus 3000 Franc Bußgeld. Ach, was sage ich, 3000, 6000 und nicht 18 Monate, sondern 36. Denn nicht zufrieden damit, mich so gut bedient zu haben, bestrafte man mit der gleichen Strafe meinen guten und desinteressierten Verwalter Mazas, der den Artikel nicht einmal gelesen hatte. Der arme Mazas, sollte man ihn später nicht beschuldigen, Villen in Figuefleur ausgeraubt und Restaurants in Paris gesprengt zu haben? Koste es, was es wolle, und nur uns hat das etwas gekostet. Man wollte sich en dehors vom Hals schaffen. Man glaubte, eine suspekte Gruppe auseinanderzusprengen, den Eifer abzukühlen, das Schweigen zu erzwingen, einen Herd zu löschen. Daraus wurde eine sanfte Brise aufs Feuer. Überdies hatte ich mir vorgenommen, mir keine Hintertür mehr offen zu halten, war ich doch zynisch entschlossen, mich der polizeilichen Fürsorge zu entziehen. Ich hatte dazu, neben meiner Liebe zur Freiheit, einen guten Grund. die Existenz meiner Zeitschrift und den ganzen Reiz jeder Zwangslosigkeit unabgemildert zu sprechen. Beim Verlassen der Verhandlung, noch unter dem Einfluss der Justizkomödie, schoss ich den Pfeil des Pathos ab. Die Zeilen, die ich damals schrieb, kosteten mich nebenbei neue Verfahren, aber vor allem die ungemeine Freude, eine Arznei mit glühendem Eisen ganz nach meinem Gutheißen zu verabreichen. Dieser zweite Artikel hatte den Titel L'Héros de Beaurepaire. Zwei Namen, die sich gut zu einer schmackhaften Harmonie, zu einer Synthese dieser arrogant schmutzigen und denunziativen Epoche verbinden. Und während die Zensur der peinlich genauen Untersuchungsrichter mit Farbstiften die beanstandeten Passagen unterstrich, die dermaßen zahlreich waren, dass jede Seite den Anblick einer bunt bemalten fliegenden Fahne bot, schloss ich meinen Koffer, hartnäckig, von der Perspektive begeistert, außerhalb der Zellen mit dem Abschießen spitzer Pfeile fortzufahren. Alles war mit den Genossen abgesprochen. Émile Henry, dessen beständige Sorge es war, für die Idee zu arbeiten, übernahm ohne jeden Profit den langweiligen Frondienst der Verwaltung, der Korrespondenz mit den Verkäufern und des Verschickens des en dehors. So bescheiden die Arbeit auch war, so diskret, es ging ihm darum, an einem gemeinsamen Werk mitzuarbeiten. Er tat es, obwohl bestimmte Divergenzen zwischen uns bestanden. Aber war die Anarchie nicht verwandt mit meiner individualistischen Konzeption, die den Stolz des Seins behauptete, außerhalb aller Regeln und außerhalb der Niete des Gesetzes? Ich höre ihn heute noch, fast noch ein Kind, aber bereits sehr ernsthaft. Konzentriert, ja sektiererisch, wie es gezwungenermaßen diejenigen werden, denen keine Zweifel mehr den Glauben erschüttern, diejenigen, die, wenn ich so sagen darf, hypnotisiert das Ziel sehen und dann mit mathematischer Unerbittlichkeit denken, urteilen und entscheiden. Er glaubte entschlossen an das Aufkommen einer logisch aufgebauten, harmonisch schönen zukünftigen Gesellschaft. Er warf mir vor, nicht genug auf die menschliche Erneuerungsfähigkeit zu zählen, nicht alles auf die ideale Anarchie zu beziehen. Sichtbare Widersprüche schockierten seine Logik. Es erstaunte ihn, dass man, wenn man die Niedrigkeit einer Epoche einmal verstanden hatte, in ihr noch irgendeine Freude empfinden konnte. Der Wille zum Leben. Ich würde dem hinzufügen, jetzt sofort. Die persönliche Emanzipation und der Kampf aus Freude am Kampf und an der Respektlosigkeit. Ein ansteckendes, vielleicht fruchtbares Beispiel. Auf alle Fälle Leben. Aufsässig und nicht betrogen, auch nicht von der Zukunft. Außerhalb aller in der Ferne liegenden Hoffnungen. Sind es nicht eben diese Hoffnungen, für die er es vorgezogen hat zu sterben? Ein anderer, der sich auch aufgeopfert hat, Etienne Decret, übernahm das Sekretariat der Redaktion. Und diese Aufopferung und seine Wachsamkeit waren zweifellos der Grund dafür, dass er während der letzten Verhaftungswelle gesucht wurde. Denn die Verbissenheit der Justizbeamten ist immer noch nicht zur Ruhe gekommen. Wie sollten alle drankommen oder wenigstens so viele wie möglich? Und begnügte man sich damit? Man weiß von der Ausweisung Alexander Cohens. Erinnert man sich auch an die Worte des Ministers, der von Emile Zola nach den Gründen befragt wurde, die einen Arbeiter und Gebildeten aus Frankreich verjagten? Man hat bei Cohen eine Sammlung des en dehors beschlagnahmt. Er habe mit uns zusammengearbeitet. Ein Märchen aus dem Malaiischen. Diese infame Sammlung des en dehors wurde sie nicht überall, sogar im Prozess gegen Vaillant, als Beweisstück angeführt, aber hat dieser Verzweifelte, der zuschlagen und sterben wollte und nur halb zuschlug, uns wirklich gelesen und gut verstanden? Das Verbrechen Felix Fainéants war noch schlimmer. Neben den bunten Kunstbetrachtungen, die er bei uns zu unterzeichnen wagte, wollte er, da ich fortging, von Zeit zu Zeit mit so tollkühnen Kriminellen wie Lucien Descaves, Pierre Guillard, Erol, Bernard Lazare, Barugan oder Mirbeau, die uns Artikel lieferten, über die Zeitung sprechen. Kann man sich das Unbewusstsein dieses Kriegsministeriumsangestellten überhaupt vorstellen, der es sich nicht nur erlaubte, ein subtiler Kunstkritiker zu sein, sondern auch in schlechten Zeiten ein treuer Freund blieb? Die Rollen, die ich, als ich noch frei über meine Zeit verfügte, mehr oder weniger fleißig gespielt hatte, waren jetzt verteilt. Ich brauchte nur noch gute Texte zu schicken, und das würde ich nicht versäumen. Die Polizei beschattete mich. Ich bekam den Befehl, mich als Gefangener zu stellen. Clément, der Überweisungskommissar, beorderte mich bezüglich der neuen Strafverfolgung in sein Büro. Ich zog London vor. Die Briefsendungen Clements würden mit der Post ebenso gut bei mir ankommen. Bei Abwesenheit nachsenden. Schlag auf Schlag. Wenn man einer mit Anstand formulierten Einladung nicht nachkommt, ist es korrekt, sich zu entschuldigen. Auch wenn jene Höflichkeit einem von einer pöbelhaften Person angeboten wird, ist es besser, das Angebot mit ein paar verbindlichen Sätzen auszuschlagen. Aus diesem Grund greife ich heute zur Feder, um freundschaftlich auf folgenden Wisch, welchen mir die Polizeipräfektur zukommen ließ, zu antworten. Aufgrund der Untersuchungen des Herrn Generalstaatsanwaltes habe ich die Ehre, Sie in meine Amtsräume zu bitten. Dieses schöne Dokument ist mit Clément unterzeichnet. Handelt es sich um ein Essen, ein Verhör oder den Versuch, mich im Amt zu beschäftigen? Ich will nicht einmal darüber nachdenken. Wenn ich den betreffenden kleinen Besuch absage, so ganz einfach deshalb, weil ich mich vom schönen Wetter profitierend weit ab vom Quai des Orfèvres in der Sommerfrische aufhalte. Oh, die verzehrende Gemütsruhe der Sommerfrische! Sie, Herr de Beaurepaire, der sich unter Angabe falscher Adressen auf dem Land verkriechen, Sie verstehen das besser als irgendjemand sonst. Seien Sie mir also nicht böse, verehrter Graf, Ihnen ganz ergeben. Was den untergeordneten Clément angeht, der im Namen seines Herrn Quesnay um das Rendezvous ersucht, so kann er, scheint es mir, auf keine persönliche Antwort hoffen. So höflich man auch ist, man kann keinen Briefwechsel mit Dienstboten unterhalten, dem Dienstherrn zu schreiben, ist schon genug. Die Kommissare und die Vertreter, Leute wie Clément, wie Croupy, Enquetty oder Couturier, haben, das muss man schon zugeben, nur eine relative Verantwortung. Jeder Machtmissbrauch, jede Niederträchtigkeit, aus der sich ihre tägliche Arbeit zusammensetzt, ist ihnen in der Tat von den Herrschaften mit falschem Adel aufgetragen worden, deren Aufgabe die Rache der Regierung ist. Sie sind nur äußerst demütige Knechte, die niemals diskutieren. Sie haben das im Blut. Für die Sklaverei und gezielte Fußtritte prädestiniert, hätten sie Strohmänner auf der Kirmes sein können. Nun sind sie Untersuchungsrichter am Gerichtshof. Quesnay, der Verwalter des in schlechtem Ruf stehenden Hauses, in dem sie dienen, beschafft die Arbeit, weist in die verschiedenen Säle ein und die Berockten traben, wie geölt, in den Gängen des Justizpalastes herum. Eine kuriose Sache ist es allerdings, dass man sich, obwohl die geschickte Organisation es erlaubt, monatelange Gefängnisstrafen zu hageln und für Tausende von Francs Strafen zu verhängen, immer noch neue Verfahrensweisen ausbrütet. Die jungen Menschen von heute, die von Freiheit sprechen, erschrecken die Schlappschwänze der Macht dermaßen, dass diese den Kopf gänzlich verlieren. Sie zittern und zeigen es. Jetzt wollen sie das Presserecht modifizieren. Aber die Abgeordneten, die mit der Frage beauftragt worden sind, stießen auf eine ernsthafte Schwierigkeit. Diese Leute waren vollkommen damit einverstanden, die unbeugsamen Schriftsteller der Revolte zu schlagen, aber sie zitterten davor, mit dem gleichen Schlag ihre Brüder, die monarchistischen oder radikalen Schmierfinken, anzutasten, die Paradelanzen im großen ministerialen Turnierspiel brechen. Die sind heilig. Und vorwärts, das Erbgut unserer Väter, die heiligen Errungenschaften unserer glorreichen Ahnen, die Söhne von 1789 wollen nicht, dass diese angetastet werden. Also hat man ein kleines, vor Sanftmut triefendes Projekt für die Verbrechen gegen die Staatssicherheit zusammengebastelt. Und die sind legitim, die gehören zum Erbgut. Die Politiker können weiterspielen. Man hat nur die Angriffe auf das Autoritätsprinzip beibehalten. Die Revolutionäre wissen nun wenigstens, welche ihrer Angriffswaffen die am meisten gefürchteten sind. Die ehrenwerte Kommission hat arglos präzisiert: Anstiftung zum Mord, zum Diebstahl und zu Anschlägen mit Dynamit. Blut, Gold und Ruin, wenn das wahr wäre. Sollte dieses Pressegesetz wirklich alles berücksichtigt haben? Selbst von der Anstiftung zum Ungehorsam gegenüber den Militärs wird gesprochen. Sollte die Taktik umrissen werden, der Horizont erweitert, der Horizont, an dem man die Gewehrkolben wie ein bewegter Wald gen Himmel gerichtet sieht? Es wäre kindisch, sich wegen der Erhöhung des Strafmaßes zu beunruhigen. Man wird sich morgen eben den vorbeugenden Verhaftungen mit derselben Ungeniertheit entziehen, die man heute dazu aufbringt, hinterlistige Überfälle und Vorladungen zu umgehen. Die Revoltierten sind nicht so sehr à la 1830, wie man gerne glauben möchte. Der Romantizismus hatte seine Epoche geformt und verändert. Man fällt nicht mehr in die grobe Falle, man wird mit jenen Abtrünnigen rechnen müssen, die die Subtilitäten des Kampfes kennen. Die Verängstigung der etablierten Leute ist ein eher günstiges Symptom. Man wird bei jedem Schlag zurückschlagen, ohne unnötiges Aufopfern und ohne von Fanfarenstößen begleitete Deklarationen, gut gewappnet und sehr selbstsicher. Die Parlamentsherren können Notstandsgesetze produzieren, ganz wie es ihnen beliebt. Der graue Terror belustigt uns. Ein sozialistisches Babel. Ich lebe noch nicht lange genug in London, um auf galante Weise all das Unangenehme zum Ausdruck zu bringen, das ich über diese Stadt denke. Man lebt von Eindrücken und man täte vielleicht gut daran, einige zu verschweigen. Aber ist es nicht auch ein Unglück, mitten in einen Sozialistenkongress zu geraten? Sicher, ich bin nicht mit Absicht darauf gestoßen. Ich ging, an nichts Böses denkend, in der Stadt spazieren, als mich ein Genosse, der mir begegnete, in die Westminsterhalle drängte, in der die Delegierten der Bergarbeiter eine Reihe von Vorstellungen gaben. Die Versammlung umfasste nicht nur englische Delegierte, sondern auch Deutsche, Franzosen und Belgier. Das war die internationale Versammlung der Vorarbeiter. Ein einziger trug, ohne Pose und ohne Schwäche, die Jacke eines Arbeiters. Das war Sivrier. Ein fantastischer Anblick. Die Deutschen waren streng, die Belgier gutmütig, die Engländer sehr vornehm und die Franzosen lustig. Ein imposantes Spektakel, das auf ewig im Gedächtnis derer eingraviert bleiben wird, denen es gegeben war, die Debatten von der Höhe der drei großen öffentlichen Tribünen aus zu verfolgen. Wir waren ein gutes Dutzend. Aber darüber hinaus ist die Anzahl wenig bezeichnend. Vaillant, der Abgeordnete, war unter uns und Frau Aveling Marx, die in den Pausen die Verteilung der Werbeprospekte für die Werke des verstorbenen Karl überwachte. Wir haben uns keinen Augenblick lang gelangweilt. Man sprach vage vom 8-Stunden-Tag und vom Generalstreik, man hat Offiziere ernannt und die energische Entscheidung getroffen, sich im nächsten Jahr wieder zu versammeln, um die dringenden Fragen zu diskutieren. Ich übertreibe nicht. Es wurde nichts beschlossen, nichts, überhaupt nichts. Am letzten Tag hatte man sich noch immer nicht über die Abstimmungsform geeinigt. Als der Zeitpunkt kam, die Versammlung aufzulösen, bestanden die 62 Engländer immer noch auf einer Abstimmung nach Delegierten, während die 8 Belgier, die 4 Deutschen und die 4 Franzosen unumstößlich darauf festgelegt waren, nach Ländern abzustimmen. Das war das sozialistische Babel. Das war nicht nur ein Sprachwirrwarr, sondern ein Wirrwarr der Intelligenzen. Nur ein parlamentarischer Trick war imstande, ein künstliches Verständigungsfeld zu schaffen. Das allgemeine Interesse der Bergarbeiter hätte einheitliche Kampfresolutionen zustande bringen müssen, aber man zog die kleinliche nationale Klickenwirtschaft vor, die Unstimmigkeit schuf und Brüder verfeindete. Diese andauernde Diskussion über den Wahlmodus drohte manchmal die Debatten vollkommen farblos erscheinen zu lassen, aber das gab uns Gelegenheit, die französische Furia bewundern zu können. Der Abgeordnete Lamondin, der das Departement Pas-du-Calais vertrat, stieß einen kleinen Schrei aus, sein Kollege Calvignac aus Marseille schlug mit der Faust auf den Tisch und machte den Eindruck, ernsthaft böse zu werden. Es war unwiderstehlich. Der ganze Saal krümmte sich vor Lachen. Es ist wirklich wahr, man muss es zugeben, wir haben wirklich viel gelacht. Es war eine gute Stimmung und Heiterkeit in der großen Westminsterhalle. Ja, man kann bei solchem Geschwafel viel lachen, während das Grubengas in den schwarzen Schächten unter den unablässigen Schlägen mit der Spitzhacke der Grubenlumpen hochsteigt. Die lustigen Kongress-Empiriker hatten aber dennoch eine geniale Idee. Diese Männer, deren bescheidenes Ideal sich darin erschöpfte, 8 Stunden Arbeit, 8 Freistunden und 8 Stunden Schlaf zu fordern, diese mit 3x8 behelmten Ritter hatten aber begriffen, dass die anwesenden Abgeordneten diese Frage ihrerseits vor die parlamentarischen Institutionen bringen konnten. Diese aufrechten Kongressteilnehmer sagten sich also, dass wir uns augenblicklich im Kampf befinden, ist eine gute Gelegenheit, um zu diskutieren. Die Berufsdelegierten haben eine ausgeprägte Tendenz für ehrbare Mittel. Heute haben sie ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, das Ziel, durch parlamentarische Mittel erreichen zu können. Bezahlte Reisen, das ist im Grunde genommen die ganze Kongressperspektive. Und wenn diese guten, praktischen Leute gerade keine Hoffnungen zum Ausdruck bringen, formulieren sie Wünsche oder bekunden lautstark platonische Bezeugungen ihrer Sympathie. Immer wieder Großtuerei. Wir wissen sehr gut, sagt Lamondin, dass die 300 Francs, die wir den vielen tausend englischen Streikenden von Durham zur Verfügung stellen, nur ein spöttischer Obolus sind. Aber diese Summe ist der Beweis unserer Solidarität und das genügt. Die Belgier hinken hinterher. Wir haben uns der Stimme enthalten, sagte ein Flame, weil wir es nicht wagen wollten, so wenig anzubieten. 300 Francs sind sicher nicht viel, aber ich erkläre ausdrücklich, dass wir sie schicken werden. Alle unsere Brüder sollen das wissen. Nach den Belgiern waren die Deutschen an der Reihe. Jedem sein Teil. Der Kongress geht zu Ende. Sie beweisen ebenfalls ihre Sympathie. Sie laden alle zum Essen ein. Was den Generalstreik angeht, so muss er im Nebel bleiben. Man will zwar darüber reden, aber man will ihn nicht machen. Das wäre eine allzu energische Lösung. Und darüber hinaus das Ende der amüsanten Spielereien. Es geht darum zu parlamentieren, nicht zu handeln. Das Damoklesschwert der autoritären Sozialisten wird noch für lange Zeit schweben. Diese Herren sind, obwohl sie im Allgemeinen nur mit großer Mühe sprechen, hauptsächlich Schlussredner bei Banketten. Die Ausbeuter der Bergwerke, die Kapitalisten, können noch eine Zeit lang ruhig schlafen. Der Ansturm wird nicht von dieser Seite kommen, die wirklichen Revoltierenden sind Männer der Aktion. Sie geben sich zu erkennen, wenn sie zuschlagen. Wenn die finsteren Sklaven, die in den unterirdischen Schächten gekrümmt sind, sich aufrichten und sich zu ihrer Größe strecken und es wollen, dann fragen sie die kleinen Lamondins nicht um Rat. Sie werden spontan und wild aus ihren Schächten kommen und ihre Äxte und Hacken werden im hellen Sonnenlicht glänzen. Lassen wir also die guten Kongressteilnehmer nur ruhig abziehen. Das sind Ausgehaltene, die die Aussicht auf Kampf mit Schrecken erfüllt. Das leichte Leben hat sie verbürgerlicht. Sie sind einfache Leute, Amateure, die als pomphafte Touristen durch Europa reisen. Im letzten Jahr waren sie in Paris und nächstes Jahr wird es Brüssel sein. Sivrier trägt seine Jacke, um den Staub zu verhüllen. Die Melville-Bande. Die Richter vergehen sich im Allgemeinen an den Körpern der Kinder. Gewöhnlich machen sie es wie Rabarust und ein anderes Mal gießen sie die Heuchelei ihrer Tränen über diese kleinen Wesen, die durch das Dynamit der Revoltierten möglicherweise bis in ihre Wiege getroffen werden können. Und zwischendurch, und zwar nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher, sind sie es, die die Kleinen umbringen. Sie sind es, die mit der Komplizenschaft der Leute von der Polizei Familienväter ins Gefängnis werfen, die Mütter verfolgen und misshandeln und so die Milch der Neugeborenen vergiften. Die Banalität dieser Wahrheit, die große Reden nur schlecht darstellen können, kann nur beschränkte Rohlinge erheitern. Das ist eine Tatsache. Der Leichnam des Kindes, das wir gestern beerdigten, ist einmal mehr ein grauenhafter Beweis dieser Wahrheit. Man erinnert sich vielleicht an die Hausdurchsuchungen bei dem Genossen Delbecq in London, bei denen Francis und Meunier gefunden werden sollten, die man beschuldigte, die Attentäter des kleinen Feuerwerks Very Good zu sein. Der Misserfolg der Polizisten hat ihnen die Wut in den Bauch getrieben. Das brachte Delbecq und seiner Lebensgefährtin in der Folge eine ganze Serie von Belästigungen jeder Art ein. Der Mann, der von den Agenten pausenlos beschattet, in seinem Atelier bedrängt und selbst bis zu den Personen verfolgt wurde, die ihm Aufträge gaben, lief Gefahr, jede Arbeit zu verlieren. Die Frau, die in diesem Zeitraum ein Baby von 5 Monaten nährte, stand im Zentrum der widerlichsten Machenschaften. Sobald man sie alleine wusste, drangen die Detektive in das Haus ein, um ihr falsche Nachrichten von ihrem Mann mitzuteilen, alle möglichen Ängste aufkommen zu lassen und durch Einschüchterungen kompromittierende Geständnisse zu erpressen, indem sie folgenden Handel vorschlugen: als Preis für Denunziation in Ruhe gelassen zu werden. Aber da Delbecqs Gefährtin würdevoll schwieg oder ihre Stimme nur erhob, um ihren Folterern ihre Verachtung ins Gesicht zu spucken, wurden sie bis zur Besessenheit brutal mit ständigen Belästigungen. Die Gesundheit der Mutter hielt dieser moralischen Tortur nicht stand, ihre Milch wurde für das kleine Kind ungenießbar und führte zur langsamen Agonie des Mädchens. Während der erfolglosen Hausdurchsuchung sind die abgehetzten Spürhunde von der lärmenden, ja manchmal musikalischen Ironie der Revolutionäre, musikalisch, weil sie sich von den Tönen eines Leierkastens begleitet zurückziehen mussten, dermaßen ausgepeitscht worden, dass sie sich sagten: wer zuletzt lacht, lacht am besten. Sie haben die zweite Halbzeit gewonnen. Sie haben vor einem Sarg gelacht. Das sind keine leeren Worte, das ist kein Bild. Man hat sie gesehen. An diesem grauen Septembernachmittag hielt sich eine Gruppe zweifelhafter Individuen an der Ecke der Charles Street auf, während der Leichenwagen vor der Tür des Trauerhauses wartete. Als die Mutter dann mit schwerem Herzen und roten Augen auf die Straße kam, musste sie den widerwärtigen Anblick der Schnüffler ertragen. Sie hat ihre spöttischen Gesichter sofort erkannt. Es waren dieselben Individuen, die zuvor die Hausdurchsuchungen durchgeführt hatten, dieselben, die sie während eines langen Monats beharrlich und raffiniert gefoltert hatten. Sie hatten ihr Kind getötet. Ach, es ist kaum zu glauben. Will man die Namen hören? Muss man die Details noch genauer beschreiben? Also gut. Der Chef der Bande heißt Melville. Beruflich steht er im Rang eines Inspektors. Er ist ein perfekter Gentleman mit freundlichem Gehabe und glatter, schmeichelnder Sprache. Was seine Untergebenen angeht, so zeigt das ganze französische Viertel Londons mit den Fingern auf sie. Der eine ist ein großer Teufel von einem Brigadier mit breiten Schultern, struppigem roten Schnurrbart und Fäusten wie ein Boxer. Der andere ist ein leicht spitzbäuchiger Kerl mit braunen Koteletten und ergrauendem Haar und dem gelassenen Gesicht eines gut situierten Geschäftsmannes. Die beiden Gevattern sind unzertrennlich und das Paar, wenn auch entlarvt, streift weiter hartnäckig schnüffelnd umher. Hinzu kommt ein Schwarm von Zuhältern und Schuhputzern, die das Einkommen ihres mehr oder weniger eingestandenen Kommerzes mit kleinen Spitzeleieinkünften aufbessern. Man kennt's ja. Und dieser Melville ist es, der sich zwischen einem Dutzend weiterer Ermittlungen, deren Aufzählung zu viel Zeit in Anspruch nähme, einen besonders erbaulichen Besuch vornahm, dessen Wortlaut es verdient, genau wiedergegeben zu werden. An einem Montag, dem 1. August, gelang es dem Inspektor nachmittags, während Delbecq in seinem Atelier war, bei dessen Frau einzudringen und ihr unter Aufbringung der ganzen Kunst seines Gewerbes, abwechselnd versprechend oder drohend, Folgendes zu sagen: »Schauen Sie, Sie sind leidend, Ihre Kleine siecht dahin, zum Teufel, seien Sie doch vernünftig. Sind Sie diesen aussichtslosen Kampf noch nicht leid? Ich werde Ihnen aus dieser Sackgasse heraushelfen. Hören Sie, Sie brauchen Ruhe, ein ruhiges Leben. Alles steht zu Ihrer Verfügung. Gestehen Sie nur, dass Meunier hier gewohnt hat. Nennen Sie mir seine neue Unterkunft und Ihre ruhige Existenz ist Ihnen gesichert.« Sie ist Ihnen sicher, Ihnen, Ihren 6 Kindern und auch Ihrem Mann. Was kann ich Ihnen Besseres anbieten? Haben Sie Geduld. Niemand wird davon erfahren. Das bleibt unter uns. Sie wollen mir nicht zuhören? Umso schlimmer. Aber Ihr Mann wird nicht auf seinen Posten bleiben. Ja, dessen kann er sicher sein. Wir sind gut unterrichtet. Und Ihr Würmchen? Kommen Sie, sehen Sie es doch ein. Es ist in Ihrem Interesse. Sie sind eine anständige Frau, eine gute Mutter. Das wird erbärmlich sein, wenn Ihre Kleinen vor Hunger schreien. Hier sehen Sie, was ich Ihnen vorschlage. 500 Pfund. Und das ist nur ein Vorschuss. 500 Pfund sofort. Sie lehnen ab? Gut, ich gehe. Denken Sie nach. Überlegen Sie es sich. Morgen ist es noch nicht zu spät. Denken Sie nach. Ihr Mann ohne Arbeit und Ihre Kinder ohne Brot. Tararaboom-de-hey. Es gibt gute Leute, die den Engländern immer noch böse sind, weil sie Jeanne d'Arc verbrannt haben. Wenn aber dennoch auch unsere Landsleute in dieser Angelegenheit eine Rolle gespielt haben, und insbesondere ein Bischof, so war dieser schlechte Franzose eines Engländers würdig. Alle Engländer sind Cochons. Die letzten Anhänger der Jungfrau von Domremy behaupten das mit überzeugtem Ton in der Stimme. Natürlich gehen sie zu weit, aber Hand aufs Herz, ich mag lieber die feurigen Übertreibungen als das ewige All right der lästigen Anglomanen. Die meisten französischen Zeitungen priesen das exemplarische Spektakel anlässlich der letzten Wahlen in England als beispielhaft. Selbst die verbissenen Gegner des Parlamentarismus verzuckerten ihre Feder, um die auf den elektoralen Rennplätzen in Großbritannien gerittenen Steeplechases auszumalen. Man nannte das loyale Wahlen. Aber so eine erniedrigende Komödie ist zweifellos noch nie gespielt worden. Überall in den Städten sah man mit Banderolen geschmückte Wagen, die von Droschkenkutschern mit bunten Rosen im Knopfloch gefahren wurden. Diese Festwagen fuhren an den Wohnungen der Wähler vorbei, um sie einen nach dem anderen abzuholen. Der Wähler kam auf die Straße, nahm im Festwagen oder auf dem Cabriolet Platz, rechts und links von sich einen Aufreißer eines der Kandidaten. Das war der freie Gang zur Urne. Der zarte Wähler verschwand fast zwischen den zwei lästigen Burschen, die ihm Predigten hielten, und ließ sich resigniert zur Wahl fahren. Und nirgends sonst, wirklich nirgendwo sonst, hat das arme, souveräne Volk eine derartige Trauermiene machen müssen. Hier fahren die Anwärter auf einen Parlamentssitz, die dann letztlich ohnehin mit den Wählern Schlitten fahren, sie zunächst einmal im Auto spazieren. Das hat sich so eingebürgert. Man sieht sich gezwungen zuzugeben, dass das Land weniger Vorurteile hat als zum Beispiel in Loche, wo ein Kandidat aus ähnlichen Gründen disqualifiziert worden ist. In diesem Zusammenhang wäre noch hervorzuheben, dass der Kandidat Wilson hieß, ebenfalls ein englischer Name. Wenn das alles noch nicht sehr schlimm erscheinen mag, so gibt es noch Besseres. Die Revolutionäre, die aufgrund der traditionellen Gastlichkeit nach London kommen, laufen in eine Mausefalle. Die Symptome dafür sind beweiskräftig. Die Sirene zieht mit ihren eingeschworenen Freiheiten die Vertriebenen an und fördert die Vernachlässigung der Vorsicht, immer auf der Hut zu sein. Sie kommen mit unverhülltem Gesicht auf die Insel, man empfängt sie, Ausweisungen sind unbekannt, aber dafür ist das Ausspionieren gang und gäbe. Man beschattet die Flüchtlinge, man erkundigt sich nach ihrer Adresse und nach ihren Beschäftigungen. Die Revolutionäre leben wie eingepfercht auf der Insel, man hält sie ebenso unter Beobachtung wie zur Verfügung. Man hat sich mit dem Kontinent darauf geeinigt. Der große Fischzug findet vielleicht morgen statt. Man muss sich bei einem Volk, dessen Handelsgeist dermaßen ausgeprägt ist, dass es instinktiv alle ihm etwas einbringenden Kompromittierungen annimmt, auf die schlimmsten Verfahrensweisen gefasst machen. Der Liberalismus der Institutionen ist nur ein leeres Wort. Man hat ein Recht darauf, sich sonntags auszuruhen, aber man darf nicht nach seinem Gutdünken arbeiten. Und so ist es bis ins kleinste Detail ein ewiges Augenwischen. Ich bewundere die Philosophie der im Exil Lebenden, die immer wieder sagen, weil wir im Ausland sind, kümmern wir uns nicht um das, was sich hier abspielt, wir kompromittieren unsere Zufluchtsstätte nicht, verhalten wir uns also ruhig. Diese Überlegungen klingen falsch. Wenn wir uns hätten stumm verhalten wollen, so wären wir nicht hier. Wir haben die Städte, in denen wir gerne gelebt haben, verlassen, weil uns mehr als allem anderen daran gelegen war, mit lauter Stimme unsere Revolte zum Ausdruck zu bringen. Wir haben uns seither nicht geändert und wir werden die Niederträchtigkeiten der Länder weiter denunzieren, in die unser Schicksal und die Gendarmen uns bringen werden. Zurzeit sind wir in England. Sprechen wir also von der Heuchelei. Gibt man nicht vor, dass die individuelle Freiheit eine heilige Sache ist und das Home nicht angetastet werden darf? Schauen wir uns das ein wenig an. Es ist kaum eine Woche her, dass mitten in der Nacht ein Haus in der Camden Street von 20 Individuen, Revolver in der Faust, überfallen worden ist. Diese Männer sind nicht, wie man glauben könnte, arme, bedürftige Teufel, sondern ganz vulgäre Verbrecher, Polizisten. Sie sind über Dächer gestiegen, haben Fenster eingeschlagen und sich dann einer nach dem anderen durch die Fenster ins Treppenhaus fallen lassen. Der Hausbesitzer, der erschreckt in seinem Bett aufwachte, schrie: "Wer ist da?" Keine Antwort. Die Beamten strömten in alle Etagen, brachen die Türen mit den Schultern ein und terrorisierten die aus dem Schlaf gerissenen Mieter. Sie drangen mit Gewalt in das Zimmer einer kranken Frau ein, nichts konnte sie aufhalten. Das Haus war bald von oben bis unten, vom Keller bis zum Dach, durchwühlt. Die Eindringlinge durchsuchten, durchwühlten die Möbel und lasen die Briefe, die sie fanden. Und als sich der Chef der Bande endlich dazu herabließ, erklärte er: "Wir haben geglaubt, hier hielte sich jemand versteckt, den wir suchen. Wir müssen uns im Haus geirrt haben. Gute Nacht." Am nächsten Tag suchten die Personen, deren Hausfrieden so schändlich gebrochen worden war, einen Richter auf. Die englischen Richter sind, so viel steht fest, die Unparteilichkeit in Person. Man würde sie gerne exportieren. So würden die Kläger wenigstens gerecht werden. "Ist denn so etwas bei uns möglich?" rief der aufrichtige Richter aus. "Das ist unsittlich, das ist shocking. Das Home muss respektiert werden. Man wird darüber Recht sprechen. Wie schade, dass ich nichts tun kann." "Wie?" "Das fällt nicht in meine Kompetenz, aber Sie werden trotzdem Genugtuung erhalten. Wenden Sie sich an die Polizei." "Aber genau die ist es, die..." "Das betrifft die Polizei." In der Tat findet sich tagsüber ein Inspektor der Staatssicherheit in der Camden Street ein. Er war mit allen Vollmachten ausgestattet und kam, um die Dinge, die heiligen Dinge, in Ordnung zu bringen. Weil Zeit Geld kostet, war sein Vortrag äußerst knapp. "Hier sind 25 Francs, damit sind Sie entschädigt, werter Herr, sprechen wir nicht mehr davon." Und die Zeitungen haben den Vorfall verschwiegen. Es hat keine Proteste gegeben. Die Bürger der Freien Insel tragen ihren Teil der Komplizenschaft. Der gute Wille der Insulaner ist vorerst nicht diskutierbar. Wenn sie mit ihren Prinzipien ins Detail gehen, sehen sie aus, als würden sie Geek tanzen. Das ist die nationale Tugend. Terror-a-boom-de-hey, terror-a-boom-de-hey. Singen wir den populären Refrain, den Refrain, der nichts aussagt. Das alte englische Renommee bedeutet auch nicht mehr. Ohne Ziel. Wie sagt man noch, welches Ziel haben Sie? Und der wohlwollende Fragesteller hält sich davor zurück, mit den Schultern zu zucken, wenn er feststellt, dass es junge Leute gibt, die sich nicht an die Gepflogenheiten, die Gesetze und die Anforderungen der heutigen Gesellschaft halten und sich dennoch für kein Programm aussprechen. Was erhoffen Sie sich? Wenn diese Verneiner ohne Credo doch wenigstens den Fanatismus als Entschuldigung hätten. Aber auch das nicht. Der Glaube will nicht mehr blind sein. Man diskutiert, man tastet, man sucht. Welch armselige Taktik. Diese Scharfschützen des sozialen Kampfes, diese Fahnenlosen, sind dermaßen aus der Art geschlagen, dass sie nicht einmal mehr proklamieren, sie besäßen die einzige Formel des universellen Allheilmittels. Mangin war geistreicher. "Und welche Interessen haben Sie?" wird dann nachgefragt. Sprechen wir nicht davon. Sie werben für kein Mandat, keine Posten oder Delegationen, welche es auch immer sein mögen. Sie sind keine Kandidaten. Was sind Sie also? Man möchte lachen. Für Sie empfindet man die gebührende Verachtung, in die sich Mitleid mischt. Ein Teil dieser Missachtung kommt auch mir zu. Wir sind einige wenige, die spüren, dass wir die zukünftigen Wahrheiten erst flüchtig anreißen. Nichts fesselt uns mehr an die Vergangenheit, aber die Zukunft zeichnet sich noch nicht ab. Und deshalb werden wir zwangsläufig falsch verstanden und sind hier wie dort und überall Fremde. Warum? Weil wir keine neuen Katechismen zitieren wollen und insbesondere nicht so tun, als ob wir an die Unfehlbarkeit von Doktrinen glauben würden. Wir müssten schon auf schnöde Art und Weise willfährig sein, wenn wir vorgeben, eine geschlossene Theorie ohne Vorbehalte anzuerkennen. Diese Willfährigkeit besitzen wir nicht. Die große Offenbarung fand nicht statt. Wir halten unseren Enthusiasmus für eine große Sehnsucht offen. Wird sie kommen? Und selbst wenn uns das Endstadium dieser Bewegung noch nicht klar ist, so sträuben wir uns nicht dagegen, etwas anzupacken. Unsere Epoche ist die eines Überganges und der emanzipierte Mensch hat darin seine Rolle. Die autoritäre Gesellschaft ist uns verhasst, wir bereiten das Experiment einer libertären Gesellschaft vor. Obwohl wir nicht wissen, was diese Gesellschaft uns bringen wird, wünschen wir uns diesen Versuch, diese Veränderung. Anstatt in dieser veralteten Welt stecken zu bleiben, in der die Luft zu dick zum Atmen ist und die Ruinen einstürzen, als wollten sie im aufgewirbelten Staub alles verhüllen, beeilen wir uns, auch den Rest einzureißen. Das bedeutet, die Stunde einer neuen Renaissance zu beschleunigen. Egal wohin. Ich sagte es bereits, wir sind überall Fremde, und zwar nicht viel weniger in Paris als in diesem London, wo ich nun schon seit 3 Monaten in der Sommerfrische des Verfolgten vegetiere. So kann man sich hier zum Beispiel nicht einmal oberflächlich akklimatisieren. Man kommt gegen die absolute Zurückhaltung der Einheimischen nicht an. Man dringt kein bisschen in das einen umgebenden Milieu ein. Man fühlt sich materiell abseits gehalten und das Isoliertsein wiegt schwer in der dichten Stille des Nebels. Die internationalen Clubs aufzusuchen wäre überflüssig, sie sind enttäuschend. Die Solidarität einiger revolutionärer Gruppen erinnert an prahlerische Wohltäterei. Sie ist und bleibt ein erbärmliches Spektakel. Hinzu kommen all die sich einschleichenden zänkischen Verdächtigungen, die jeden ungezwungenen Elan abkühlen. Die Beschuldigungen überschneiden sich, Streit und Schmähungen gewinnen Oberhand, Diskussionen finden nicht statt. Misstrauen herrscht. Man muss in sein Zimmer zurückgehen und ist allein. Aber das zur Hofseite gelegene Zimmerchen auf der letzten Etage des trübsinnigen Hauses ist nostalgisch. Und man kann die im Exil Lebenden an den Fingern abzählen, die sich ein komfortables Home leisten können. Die anderen gehen schleifenden Schrittes unbewusst in die Viertel von Whitechapel, dort hinten hinter dem Tower, wandern durch die Elendsgassen, um sich mit dem Gewühl der Menschenmassen, die aus den Fabriken und den Werften kommen, in die großen Arterien tragen zu lassen und dann, wie mit der Ebbe, dorthin zu strömen, wo es gut wäre, sich zu ertränken. In den großen Städten, die man durchquert, interessieren einen die reichen Boulevards und die städtischen Gebäude wenig. Selbst die Museen durchstreift man flüchtig, mit nur kurzen Aufenthalten, denn die vergangenen Werke, die uns in ihrer Technik und Konzeption noch ergreifen, sind äußerst selten. Monumente haben nur die Schönheit ihrer Harmonie, und wenn dieses erhabene Gesamtbild fehlt, wirken sie wie ein Haufen alter Steine, die auch durch eine historische Erinnerung nicht prächtiger erscheinen. Faszinierend bleibt dann nur die hervorstehenden Züge einer Rasse durch Kontaktaufnahme mit der Seele des Volkes aufzuspüren. Man geht also in den unteren Teil der Stadt, in dem der Stand der kleinen Handwerker lebt und wo die Kleinen mit nackten Füßen aufwachsen, in diese Straßen, deren Bild von den leprösen und verfallenen Gemäuern beherrscht wird und in denen man hier und da auf riesige Gebäude, Arbeiterkasernen stößt, die den Eindruck von riesenhaften Bienenstöcken für Habenichtse hervorrufen. Die Zellen dieser Bienenstöcke sind eng, die Trennwände der Elendslöcher dünn und ohne Kamine. Das in den Schmutzlöchern zusammengepresste Leben quillt auf die verschlammten Chausseen, die manchmal von einem Sonnenstrahl aufgeheitert werden und auch dann steckt man noch im Gewühl eines Ameisenhaufens. Draußen im hellen Licht ist eine unablässige, sich fortwährend erneuernde Arbeit im Gange. Bleiche Frauen waschen grobe Wäsche und auf einem Feuer, das vom Wind geschürt wird, kochen die Kartoffeln für die Mahlzeit, die man gleich vor der Tür auf wackeligen Stühlen zu sich nehmen wird. Diese Bevölkerung kennt sich, neckt sich, bewegt sich, lebt ein besonderes Leben mit charakteristischen Gepflogenheiten, ganz bestimmten Gebräuchen, einer ihr eigenen Geisteshaltung und Sitten, deren brutale Seiten den Urzustand eines Typus wachrufen. Dagegen habe ich in London eine allgemein verbreitete Feindschaft bis in die Blicke hineingespürt, die sich, wie um ein Annähern zu verbieten, hart auf einen richten. Go on! Jeder Engländer symbolisiert auf seltsame Art und Weise das Land. Diese Insulaner machen ebenso viele kleine, unzugängliche Inseln aus, auf denen der Saft von Pflanzen mit warmen Farben niemals fließt. Und alles ist monoton, neutral und grau. Und mir reicht's. Nichts wie weg. Nein, nicht, dass wir uns etwa Illusionen machen und davon träumen, in anderen Ländern freundschaftlich empfangen zu werden. Jeder Flüchtling weiß, dass jedes Asyl unsicher ist. Er weiß, dass er sowohl in Genf als auch in Brüssel, in Spanien und auch in Italien als suspekt angesehen wird. Aber schließlich, wenn man von einem Aufenthaltsort genug hat, ist es so, dass man kein bestimmtes Ziel zum Aufbruch braucht. Nur fort, egal wohin. Reisen, weg von den Spleens. Jeder Ort hat anfangs seinen Charme, alles ist schön, wenigstens eine Stunde lang. Weisheit heißt, nicht zu verweilen. Weiterziehen, Eindrücke in sich aufnehmen, neue Sensationen kosten, Neuland genießen und weiterziehen. Immer weiter. Wahrscheinlich in irgendein unerreichbares Vaterland. Vagabund, Pilger, Walzbruder auf Entdeckungsreisen, auf Eroberung. Unersättlich wie Don Juan, aber mit einer reineren Liebe. Das Kleid, das man herunterreißen will, ist ein Schleier am Horizont. Die grüne tiefe Themse nimmt in ihrem Wasser ungezählte abenteuerliche Wünsche mit sich. Nach Westminster, hinter dem Tower, hinter den Docks, wird sie in Blackwall breiter. Die großen Schiffe gleiten zum Meer und ihre Sirenen sind Rufe, die man nicht hört, ohne vor Aufregung zu zittern. Und in Blackwall nahm ich eines Morgens, ohne große Überlegungen, das Schiff nach Holland. Mit ein paar Schillingen mehr in der Tasche hätte ich mich ebenso gut nach Schweden oder nach Kalkutta einschiffen können. Reisende Musikanten. Die Überfahrt von London nach Rotterdam dauert einen Tag und eine Nacht und ist nicht sehr teuer. Etwa 15 Franc in der dritten Klasse. Und die letzte Klasse einer kurzen Schiffsreise übers Meer ist nicht wesentlich schlechter als die erste. Man hält sich vorzugsweise auf der Brücke auf, um die zurückbleibenden pittoresken Küsten zu betrachten oder auch, um sich ins Spiel der Wellen zu vertiefen oder in den weiten, am Horizont ins Wasser tauchenden Himmel. Hinten wie vorne sind alle Plätze für dieses nie endende Schauspiel gleich gut. Und die dritte Klasse drängt sich einem ohnehin auf, wenn man als ganzen Reichtum nur ein paar Louis besitzt. Das ist bei mir der Fall. Darüber hinaus habe ich leichtes Gepäck und Kleider aus rustikalem Stoff. In der dritten Klasse trifft man recht wenig Leute, die nur zum Vergnügen reisen. Meistens sind es arme Leute, die man in ihre Heimatländer zurückschickt oder Arbeiter, die hoffen, weit von ihrer Heimatstadt entfernt Arbeit zu finden. Aber keine Touristen. Die brauchen ihre Annehmlichkeiten und ihren Komfort, so bescheiden sie auch sein mögen. Sie ziehen es vor, mit dem Reisen zu warten und ihre Reisekasse zu vergrößern, um wenigstens die zweite Klasse nehmen zu können. Sie schiffen sich mit vollgestopften Taschen ein und sind Träger eines Rundreisebillets mit verschiedenen Gutscheinen für die darauf bezeichneten Hotels. Der unschätzbare Vorteil der dritten Klasse ist es, nicht mit ihnen in Berührung zu kommen. Das seichte Geschwätz dieser Berrichons klingt nie erbärmlicher als vor der Majestät der offenen See. Das erinnert an eine Verfolgung. Die ungezwungene Unterhaltung der ohne Geld und ohne Pose Reisenden des Zwischendecks, die ihren Empfindungen naiv Ausdruck verleihen, ist ungemein angenehmer. Hier gibt es keine störenden Vorträge, kein manieriertes Aufzählen glorreicher Binsenwahrheiten. Man spricht von Hoffnungen und Plagerei. Und je nach Zeitpunkt und Ort kommt eine mehr oder weniger bildreiche Sprache hervor. Und wenn man Glück hat, kommt es in der dritten Klasse vor, dass der Zufall die besten Freundschaften einleitet. Ich reiste auf der Themse in Begleitung einer liebenswerten und bedürftigen Troubadourentruppe, die ihre Überfahrt damit bezahlte, von Zeit zu Zeit einen Walzer aus ihrer Heimat zu spielen. Sie kam mit ihren dunklen Gesichtern, ihren gelenkigen Zigeunerkörpern und ihren Teufelsgeigen von einer Tournee in schottischen Dörfern zurück. Sie emigrierten vor dem Winter. Einige von ihnen sprachen Französisch und erzählten mir von ihrem Nomadenleben. Das war schön und von ergreifender Sorglosigkeit. Vor ihnen lag Sonne, frische Luft und Musik. Leider war ich zu kurze Zeit mit ihnen zusammen. Wir hatten uns, auf Koffern kampierend, auf dem Vorderdeck eingerichtet und während die Geigen in ihrem Futteral aus Sackleinen zur Ruhe kamen, verfolgten wir mit geistesabwesenden Blicken die sichere Fahrt der Schleppboote und das Fantasiespiel der Segelschiffe. Immer weniger düstere Fabriken lagen am Flussufer und man konnte Lagunen mit roter Erde erkennen, auf denen Schafe im spärlichen Gras weideten. Die Themse verbreiterte sich zusehends, dann kam Greenwich und gegen Abend spürten wir bereits die Bewegung der Wellen vom Meer. Das Meer. Ich kenne die fremde Melodie nicht, mit der meine Kameraden das Meer grüßten, aber der Klang ihrer Instrumente und ihrer Stimmen, das Rauschen der Wellen, harmonisierten in einem schaukelnden Rhythmus. In der Nacht war die salzige Brise unser Aperitif. Wir bekamen Hunger und schnitten uns große Scheiben Schinken zurecht, während eine gewisse Kürbisflasche voll Whisky brüderlich herumgereicht wurde. Am nächsten Tag quartierten wir uns in Rotterdam in einer Hafenpension ein. Und während ein Konzert improvisiert wurde, besichtigte ich die alten, adretten Häuser mit den ungleichen Dächern längs der Kanäle dieses ein wenig vulgären Venedigs. Die Musikanten sagten mir bald, dass sie für 2 Wochen hierbleiben würden. Das war länger, als ich konnte. Alles Gute. Adieu. Hände schütteln. Nicht weit ab von dort, wo der Rhein ins Meer fließt, spiegelte er mir seine unvergesslichen alten Schlösser vor. Das gleiche unabweisbare Verlangen, das mich dazu angetrieben hatte, einen Fluss hinabzufahren, erfasste mich, den anderen heraufzufahren. Die Themse, der Rhein, ist das nicht die Verlängerung einer großen verführerischen Route? Sie hörten 17 Grad vorgelesen. Mit dem 2. Teil von Leben ohne zu warten. Von Massa nach Jerusalem. Von So Daxa. Die deutsche Erstausgabe von So Daxa, Leben ohne zu warten, in der Übersetzung von Gerd Bauer, ist erschienen 1984 bei Nautilus Nemo Press, verlegt von Hanna Mittelstedt. Sie hörten eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.